Als es 6 war, ging er. Ich stieg zum Schlafzimmer hinauf. »Ich hab dich schallend lachen gehört.« Ich erzählte ihr von seiner Beschwerde über den kalten Tee. Sie musste auch lachen. Danach schien sie ratlos. »Emil, was machen wir bloß?« »Ich weiß nicht. Wir dürfen ihn nicht mehr reinlassen. Du hast doch gesehen, was dann passiert. Er schlägt die Tür ein, wenn ich ihn nicht aufmache. Na schön, lass ihn sie einschlagen. Dann haben wir einen wunderbaren Anlass zum Streit mit ihm. Aber die Tür wäre kaputt und das im Winter. Wir reparieren sie. Es nützt nichts, wenn sie kaputt geht, denn mit ihm Streit zu haben, ist unmöglich. Außerdem ist es besser, wir verstehen uns mit ihm. Er ist unser Nachbar.« »Na und? Es ist besser, man versteht sich mit seinem Nachbarn.« »Warum?« »Das ist so üblich. Und dann vergiss auch nicht, dass wir hier allein sind. Obendrein ist der Arzt.« »Wir wollten doch allein sein.« »Du sagst, er ist Arzt. Ich sage dir, er wird uns noch krank machen.« »Übertreib nicht. Er ist ungefährlich.« »Hast du nicht gesehen, in was für eine Angst er uns in wenigen Tagen schon versetzt hat? In welcher Verfassung werden wir in einem Monat oder in 6 Monaten sein?« »Vielleicht hört er ja damit auf, wenn der Winter vorüber ist.« »Du weißt genau, er hört nicht auf. Er wird jeden Tag kommen, jeden Tag von 4 bis 6. Vielleicht verliert er mal die Lust dran. Er verliert nie die Lust.« Ich seufzte. »Hör mal, das ist zwar ärgerlich. Trotzdem, wir haben doch ein schönes Leben hier, oder? So, wie wir es uns immer gewünscht haben. Das lassen wir uns durch so eine lächerliche Kleinigkeit nicht verderben. Der Tag hat 24 Stunden. 2 Stunden sind nur ein Zwölftel des Tages, so gut wie nichts. Jeden Tag haben wir noch 22 frohe Stunden. Wie könnten wir uns da beklagen? Hast du mal daran gedacht, dass es Menschen gibt, die keine 2 Stunden am Tag glücklich sind? Soll es ein Grund sein, sich belästigen zu lassen? Der Anstand zwingt uns, unser Leben mit dem anderer Menschen zu vergleichen. Wir haben es jedoch traumhaft. Ich würde mich schämen, zu protestieren. Das ist ungerecht. Du hast 40 Jahre lang gearbeitet für ein kleines Gehalt. Unser jetziges Glück ist bescheiden und wohlverdient. Den Preis dafür haben wir schon gezahlt. So darfst du nicht argumentieren. Nichts ist jemals wohlverdient. Inwiefern soll uns das hindern, uns zu wehren? Uns zu wehren gegen einen armen Dummkopf, einen verfetteten Grobian? Besser, wir lachen drüber, nicht? Ich kann nicht drüber lachen. Du irrst dich. Es ist leicht, drüber zu lachen. Von nun an lachen wir über Monsieur Bernardin. Am nächsten Tag war Juliette wieder auf den Beinen. Um 4 Uhr nachmittags klopfte es. Ich ging aufmachen mit einem Lächeln auf den Lippen. Wir hatten beschlossen, unserem Gast den Spott zuteilwerden zu lassen, den er verdiente. »Oh, welche Überraschung«, rief ich aus, als ich unseren Quälgast erkannte. Mit brummiger Miene trat er ein und gab mir seinen Mantel. Voll Begeisterung machte ich weiter. »Juliette, du wirst es nie erraten, wer gekommen ist.« »Wer ist es denn?«, rief sie von oben die Treppe herab. »Es ist der vortreffliche Palamède Bernardin, unser liebenswürdiger Nachbar.« »Der Herr Doktor? Na sowas!« An ihrer Stimme erkannte ich, dass sie sich das Lachen verkneifen musste. Sie nahm seine dicke Pranke zwischen beide Hände und drückte sie sich ans Herz. »Ah, danke, Herr Doktor. Fühlen Sie? Ich bin geheilt. Das verdanke ich nur Ihnen.« Dem Dicken schien nicht wohl zu sein in seiner Haut. Er riss seine Hand los und schritt entschlossen zu seinem Sessel. Er ließ sich hineinfallen. »Möchten Sie eine Tasse Kaffee?« »Ja.« »Was könnte ich Ihnen sonst noch anbieten?« »Wissen Sie, dass Sie mir gestern das Leben gerettet haben? Womit könnte ich Sie erfreuen?« Wehrlos saß er da und gab keine Antwort. »Ein Stück Mandelkuchen?« »Apfeltorte?« Nichts dergleichen hatten wir im Haus. Ich fragte mich, ob Juliette nicht übertrieb. Wenigstens schien sie sich zu amüsieren. Sie zählte weiter imaginäre Leckereien auf. »Ein großes Stück englischen Früchtekuchen? Eine Meringue? Schottischen Pudding? Eine Cassisschale? Schokoladeneclairs?« Ich hatte Zweifel, ob sie solche Desserts je in ihrem Leben auch nur gesehen hatte. Der Arzt begann wieder seine ärgerliche Miene aufzusetzen. Nach einem langen, erbitterten Schweigen sagte er: »Kaffee.« Meine Frau, ohne seine Ungeschliffenheit zu beachten, war untröstlich. Wirklich Gar nichts? Wie schade! Wie gern würde ich Sie verwöhnen! Dank Ihnen bin ich wie neu geboren, Herr Doktor!« Leichtfüßig wie ein junges Reh huschte sie in die Küche. Was hätte sie nur gemacht, wenn unser Gast um eine dieser Süßigkeiten gebeten hätte? Scheinheilig setzte ich mich zu ihm. »Mein lieber Palamed, was halten Sie von der chinesischen Taxonomie?« Er sagte nichts. Er zeigte auch nicht das flüchtigste Erstaunen. Seinen müden Blick konnte man so deuten, jetzt muss ich mir auch noch das lästige Geschwätz dieses Individuums anhören. Ich beschloss, es so erdrückend wie möglich zu machen. »Borges sagt dazu Dinge, bei denen einem schwindlig wird. Seien Sie nicht böse, wenn ich Ihnen die berühmte Stelle aus den Inquisiciones zitiere. Auf den weit zurückliegenden Blättern einer gewissen chinesischen Enzyklopädie mit dem Titel »Himmlischer Warenschatz wohltätiger Erkenntnisse« steht geschrieben, dass die Tiere sich wie folgt gruppieren. A. Tiere, die dem Kaiser gehören. B. Einbalsamierte Tiere. C. Gezähmte. D. Milchschweine. E. Sirenen. F. Fabeltiere. G. Herrenlose Hunde. H. in diese Klassifikation eingeschlossene, I, solche, die sich wie toll gebärden, K, die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, L und so weiter, M, die eben einen Wasserkrug zerbrochen haben, N, die von Weitem wie Fliegen aussehen. Muss eine solche Klassifikation einen Wissenschaftler wie Sie nicht zum Lächeln, wenn nicht gar zu einem herzhaften Gelächter herausfordern? Ich lachte laut heraus, doch auf möglichst gesittete Art. Monsieur Bernardin blieb wie versteinert. Davon abgesehen kenne ich Leute, die daran überhaupt nichts lächerlich finden. Und so viel ist richtig, dass dieses Beispiel bei all seiner Komik doch das stachelige Problem des taxonomischen Verfahrens verdeutlicht. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass unsere geistigen Kategorien weniger absurd wären als die der Chinesen. Juliette brachte uns den Kaffee. »Vielleicht ermüdest du unseren lieben Herrn Doktor mit deinen etwas dunklen Gedanken.« »Man kann nicht Aristoteles gelesen haben, ohne sich über diese Fragen Gedanken gemacht zu haben, Juliette. Und diesen herrlichen Versuch, das Unvereinbare zusammenzudenken, kann man unmöglich lesen, ohne ihn sich einzuprägen. Vielleicht solltest du aber dem Herrn Doktor erst mal erklären, wer Aristoteles ist.« »Verzeihen Sie, Ihr Palamed, Sie hatten natürlich vergessen, welche Rolle Aristoteles in der Geschichte der Medizin gespielt hat. Im Grunde ist ja schon die Idee der Kategorien ganz unglaublich. Woher kommt es, dass der Mensch das Bedürfnis hatte, das Wirkliche zu klassifizieren? Ich spreche hier nicht von den Dualismen, die ja nur eine sozusagen natürliche Transposition der ursprünglichen Dichotomie sind, nämlich des Gegensatzes Mann-Weib. In Wahrheit ist der Terminus Kategorie erst von dem Moment an berechtigt, wo mehr als zwei Topoi vorhanden sind. Eine binäre Klassifikation verdient diesen Namen nicht. Wissen Sie, auf wen und welche Zeit die erste ternäre Klassifikation zurückgeht? Also die erste Kategorienbildung der Geschichte? Der Quälgeist trank seinen Kaffee mit einem Gesicht, als wollte er sagen, »Quatsch du nur!« »Sie werden es nicht erraten, auf Tachander von Lydien. Stellen Sie sich vor, fast zwei Jahrhunderte vor Aristoteles, welch eine Demütigung für den Stagiriten. Haben Sie sich mal überlegt, was in Tachanders Kopf vorgegangen sein muss? Zum ersten Mal ist ein Mensch auf den Gedanken gekommen, das Wirkliche in Bezug auf eine abstrakte Ordnung zu gliedern. Jawohl, eine abstrakte. Uns ist dies heute nicht mehr bewusst, aber jeder Teilung durch eine höhere Zahl als zwei liegt die reine Abstraktion zugrunde. Hätte es drei Geschlechter gegeben, so hätte die Abstraktion beim Teilen durch vier begonnen und so weiter.« Juliette schaute mich bewundernd an. »Das ist ja außerordentlich. So faszinierend bist du noch nie gewesen.« »Ich habe doch auf einen ebenbürtigen Gesprächspartner gewartet, meine Beste.« »Welch ein Glück, dass Sie gekommen sind, Herr Doktor. Ohne Sie hätte ich nie etwas über diesen Tachander von Lydien erfahren.« Kommen wir zu diesem ersten Versuch einer Kategorienbildung zurück. Wissen Sie, woraus Tachanders Einteilung bestand? Sie ergab sich aus seinen Beobachtungen des Tierreichs. Denn unser Lydia war so etwas wie ein Zoologe. Er teilte die Tiere in drei Arten ein, nämlich die Gefiederten, die Behaarten und, halten Sie sich fest, die Hautbedeckten. Zu dieser letzten Klasse gehören die Lurche, die Reptilien, die Menschen und die Fische. Ich nenne sie in der Reihenfolge seines Traktats. Ist das nicht wunderbar? Ich liebe diese antike Weisheit, für die der Mensch ein Tier unter anderen ist. Ich bin völlig einverstanden, begeisterte sich meine Frau. Der Mensch ist ein Tier. Sogleich ergeben sich etliche Fragen. Wo ordnet Tachander die Krustentiere und die Insekten ein? Es stellt sich heraus, dies sind für ihn gar keine Tiere, die Insekten gehören ins Reich des Staubes, ausgenommen die Libelle und der Schmetterling, die er zu den gefiederten Tieren zählt. Was die Krustentiere angeht, so sieht er in ihnen gegliederte Muscheln. Die Muscheln aber gehören ihm zufolge zu den Mineralien, welch eine Poesie! Und die Blumen? Wo ordnet er die ein? Bring nicht alles durcheinander, Juliette, wir reden von den Tieren. Man kann sich allerdings fragen, wie der Lydier übersehen konnte, dass auch der Mensch behaart ist und umgekehrt, dass auch behaarte Tiere etwas haben, das man bei uns eine Haut nennt. Das ist höchst kurios. Seine Kriterien sind impressionistisch. Daher haben die Biologen es an Spott nicht fehlen lassen. Niemand will bemerken, was für einen vorbildlosen, intellektuellen und metaphysischen Sprung er da gemacht hat. Denn sein ternäres System hat nichts von einer triadisch verkleideten Dyade. Was ist denn eine triadisch verkleidete Dyade, Emil? Na, wenn er zum Beispiel die Tiere in schwere, leichte und mittlere eingeteilt hätte. Hegel ist nichts Besseres eingefallen. Was also hat sich im Gehirn des Lydias abgespielt, als ihm dieser Gedanke kam? Die Frage bewegt mich zutiefst. Hat er gleich in der ersten Intuition eine Dreiheit von Kriterien erfasst? Oder ist er zunächst von einer gewöhnlichen Dichotomie ausgegangen? Federn und Haare? Und hat erst im weiteren Fortgang gemerkt, dass er damit nicht auskam? Nie werden wir es erfahren. Monsieur Bernardin sah aus wie ein Rossbollen auf dem Parkett. Er war ganz souveräne Verachtung. Aber er saß immer noch wie hingegossen in seinem Sessel. Die Biologen verlachen ihn zu Unrecht. Gelangt die Zoologie heute denn zu intelligenteren Einteilungen? Sehen Sie, Palamed, als Juliette und ich beschlossen haben, aufs Land zu ziehen, habe ich mir ein Buch über Ornithologie gekauft, sozusagen, um mich mit meiner neuen Umgebung ein wenig vertrauter zu machen. Ich stand auf, um das Werk zu holen. Hier ist es, Vögel der Welt, aus dem Verlag Bordas, 1994. Es beschreibt die Vögel, indem es mit den 99 Familien der Nicht-Sperlingsartigen anfängt und mit den 74 Familien der Sperlingsvögel aufhört. Dies ist ein albernes Verfahren. Ein Geschöpf zu beschreiben, indem man zunächst mal alles sagt, was es nicht ist, hat etwas Schwindelerregendes. Wo käme man dahin, wenn man zuerst alles angeben wollte, was etwas nicht ist? »Stimmt«, sagte meine Frau fasziniert. »Stellen Sie sich vor, lieber Freund, ich setze es mir in den Kopf, Sie zu beschreiben, indem ich zuerst alles aufzähle, was Sie nicht sind. Es wäre Wahnsinn. Alles, was nicht Palamed Bernardin ist, das würde eine lange Liste, denn es gibt ja so vieles, was Sie nicht sind. Womit sollte man anfangen? Zum Beispiel könnte man sagen, dass der Herr Doktor kein gefiedertes Tier ist. Freilich. Und?« Er ist auch keine Nervensäge, kein Flegel und kein Idiot. Juliette bekam ganz große Augen. Sie wurde blass und hielt sich die Hand vor den Mund, wie um ein Lachen zurückzuhalten. Das Gesicht unseres Gastes dagegen verriet nichts. Bei meiner letzten Äußerung hatte ich seine Züge genau beobachtet. Nichts. Auch nicht das flüchtigste Aufblitzen der Augen. Keine Bewegung der Lider. Dennoch hatte er zweifellos alles gehört. Ich muss gestehen, er machte mir Eindruck. Nun war es an mir, nicht aus dem Tritt zu kommen. Ich redete aufs Geratewohl weiter. Es ist merkwürdig, dass die Probleme der Taxonomie auf dem Umweg über die Biologie deutlich geworden sind. Gewiss, dies könnte sich ganz logisch so ergeben haben. Niemand wird sich die Mühe machen, Kategorien für so wenig variable Dinge wie zum Beispiel den Donner zu erfinden. Das Bedürfnis zu klassifizieren erwächst angesichts des Vielfältigen und Verschiedenartigen. Und was wäre verschiedenartiger und vielfältiger als das Tier- und Pflanzenreich? Aber man könnte auch noch tiefere Verwandtschaften erkennen. Ich merkte plötzlich, dass mir diese Verwandtschaften, über die ich so viel nachgedacht hatte, entfallen waren. Ich war nicht fähig, mir das Ergebnis meiner 20-jährigen Überlegungen in Erinnerung zu rufen. Aber am vorigen Abend hatte ich es noch gewusst. Es musste Monsieur Bernardins Anwesenheit sein, oder vielmehr das Bedrückende, das von ihm ausging, was mir das Hirn verstopfte. »Was für Verwandtschaften?« erkundigte sich meine Frau. »Ich bin da noch bei Hypothesen, aber ich bin sicher, es gibt welche. Was halten Sie davon, Palamed?« »Wir hätten lange warten können.« Er antwortete nicht. Ich konnte nicht umhin, ihn zu bewundern. Ob schwachsinnig oder nicht, er besaß den Mut oder die Frechheit, die ich nie besessen hatte, keine Antwort zu geben. Auch kein »Ich weiß nicht« und kein Achselzucken. Absolute Teilnahmslosigkeit. Von Seiten eines Mannes, der sich stundenlang bei mir festsetzte, grenzte das an ein Wunder. Ich war fasziniert. Und ich beneidete ihn um diese Fähigkeit. Er wirkte nicht mal verlegen. Wir waren es. Gipfel der Unverschämtheit. Allerdings wunderte ich mich zu Unrecht. Würden die Flegel sich ihrer Manieren schämen, blieben sie keine Flegel. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, wie herrlich es wäre, selbst einer zu sein. Wie leicht wäre dann alles. Man könnte sich jede Taktlosigkeit erlauben und die Schuld den anderen zuschieben, als wären sie es, die sie schlecht benommen hätten. Die schöne Unbekümmertheit, mit der ich das Gespräch begonnen hatte, war bald dahin. Den Schein konnte ich noch wahren, indem ich unablässig über Gott weiß welchen Vorsokratiker monologisierte, doch ich merkte, ich war nicht mehr Herr der Lage. Ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbildete, aber mir schien, über das Gesicht unseres Nachbarn kam ein Ausdruck, den ich etwa so hätte übersetzen können. »Warum gibst du dir so viel Mühe?« »Ich habe gewonnen. Du kannst dich darüber nicht täuschen.« »Die schlichte Tatsache, dass ich dich jeden Tag 2 Stunden in deinem Wohnzimmer belagere, sagt doch schon alles. So gescheit du auch daherredest. Gegen diesen handfesten Beweis bist du ohnmächtig. Ich sitze bei dir und öde dich an.« Um 6 Uhr ging er. Ich konnte nicht einschlafen. Juliette merkte es. Sie muss sich gedacht haben, was mir durch den Kopf ging, denn sie sagte, »Du warst sehr stark heute Nachmittag.« Zuerst kam es mir auch so vor, aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher. All diese philosophischen Ausführungen, die darauf hinausliefen, ihm zu verstehen zu geben, dass er eine Nervensäge ist, beinahe hätte ich applaudiert. Mag sein, aber was hat es genützt? Du hast ihm doch die Meinung gesagt. Einem Menschen wie ihm kann man nicht die Meinung sagen. Du hast doch gemerkt, dass er nicht imstande war, dir zu antworten. Du hast doch gemerkt, dass das Ganze uns peinlich war und nicht ihm. Ihm ist nichts peinlich. Woher willst du wissen, was innerlich in ihm vorgeht? Angenommen, es geht irgendwas in ihm vor, ändert das doch nichts an unserem Problem. Letzten Endes sitzt er immer noch bei uns im Zimmer. Jedenfalls, ich habe mich gut amüsiert. Umso besser. Und morgen geht's weiter? Ja, denn etwas anderes können wir nicht tun. Ich glaube nicht, dass deine unglaubhaften Gunstbezeigungen und meine gelehrten Ausschweifungen ihn am Ende vertreiben werden. Aber wenigstens haben sie den Vorteil, dass wir uns dabei amüsieren. So weit war es gekommen. Das Gute an Belästigungen ist, dass sie einen in die Enge treiben. Ich, der ich noch nie zur Introspektion geneigt hatte, ertappte mich dabei, wie ich mein Innerstes erforschte, als hoffte ich, eine unausgeschöpfte Kraft darin zu finden. Obwohl ich nichts dergleichen entdeckte, erfuhr ich doch einiges über mich selbst. Zum Beispiel hatte ich nicht gewusst, was für ein Hasenfuß ich war. In meinen 40 Jahren am Gymnasium hatte ich nie den kleinsten Krach durchstehen müssen. Die Schüler respektierten mich. Ich vermute, ich besaß eine Art natürlicher Autorität, aber ich war im Irrtum, wenn ich deshalb glaubte, einer von den Starken zu sein. In Wirklichkeit gehörte ich nur zu den Wohlerzogenen. Unter ihnen hatte ich leichtes Spiel, aber nun, wo ich es einmal mit einem Flegel zu tun hatte, bekam ich meine Grenzen gezeigt. Ich suchte Erinnerungen zusammen, die mir nützlich sein könnten. Ich fand viele, die es nicht waren. Die Abwehrsysteme unseres Geistes sind unbegreiflich. Wir erwarten Hilfe von ihm, doch anstatt sie zu gewähren, speist er uns mit gefälligen Bildern ab. Und letzten Endes hat er damit nicht Unrecht. Die Bilder helfen uns zwar nicht weiter, trösten uns aber für den Augenblick. Das Gedächtnis verhält sich wie der Krawattenhändler in der Wüste. Wasser wollen Sie? Nein, aber hier habe ich eine große Auswahl an Krawatten. In unserem Falle hieß es: Wie entledigt man sich eines Quälgeists? Keine Ahnung. Aber denk doch mal an die schönen Herbstrosen, die dich vor ein paar Jahren so entzückt haben.